Bitte schön. Okay. Okay. Guten Tag, mein Name ist Zeno Leydin. Ich bin auf dieser Station als Assistenzästhetik und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Wenn Sie etwas nicht verstehen oder etwas fragen möchten, bitte geben Sie mir Bescheid. Nun frage ich ganz kurz zu Ihrer Person, dann höre ich Ihren Beschwerden zu. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Susanne Müller. Susanne Müller. Frau Müller, könnten Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen langsam buchstabieren? Ja, Susanne schreibt sich S-U-S-A-N-N-E. Susanne. Okay, und Familienname? Name Müller, großes M-Ü-L-L-E-R. Okay, sehr gut. Frau Müller, wie alt sind Sie? 50 Jahre. 50 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Am 11. Juni 1971. 70, okay. Wie groß sind Sie? 1,68 Meter. 1,68 Meter. Okay, und wie schwer sind Sie? 63 Kilo. 63 Kilogramm, okay. Welche Beschwerden haben Sie, Frau Müller? Was kann ich für Sie tun? Ja, ich habe so seit 3 Tagen begann das, habe ich so ein Druckgefühl im Bauch. Anfangs wie ein Druck und jetzt tut es aber, habe ich Schmerzen im Bauch. Ja, und das tut mir sehr weh. Und deswegen komme ich zu Ihnen. Okay. Wo genau sind die Schmerzen? Also angefangen hat das mehr so im mittleren Bauch, um den Bauchnabel herum. Mhm. Und jetzt sind die Schmerzen mehr links unten im Bauch. Links unten. Okay. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten und 10 sehr starken Schmerzen entspricht? Wo würden Sie einstufen? Das wechselt etwas, weil der Schmerz manchmal so wie eine Welle ist. So, ich würde sagen, zwischen 6 und 8. 6 und 8. Okay. Sind die Schmerzen krampfartig? Richtig? Oder ja, ein bisschen wie ein Krampf, aber auch dann so, er kommt und geht, wie eine Welle. So. Okay, verstanden. Okay. Haben Sie schon früher eine Beschwerden? Hatten Sie schon früher eine Beschwerden oder okay. Das ist zum ersten Mal? Vielleicht mal so vor einem halben Jahr, da hatte ich auch schon mal so ähnliche Beschwerden, aber nicht so stark. Das dauerte so 3, 4 Tage und dann war das wieder besser. Aber nicht so stark wie heute. Okay, verstanden. Haben Sie noch andere Beschwerden? Ist Ihnen oder war Ihnen übel oder schwindelig? Oder haben Sie sie? Ja, ich habe heute Nacht habe ich etwas so wie Schüttelfrost gehabt und habe etwas Fieber. Fieber. Haben Sie das Fieber gemessen? Ja, 38,6. 38,6. Im Mund. Okay. Haben Sie sich erbrochen? Nein. Aber ich habe keinen großen Appetit. Ich habe wenig gegessen in den letzten Tagen. Haben Sie in letzter Zeit ab oder zugenommen? Nee, habe ich. Das Gewicht ist normal, konstant. Okay. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang, Verstopfung oder Durchfall? Haben Sie? Ja, so seit 3 Tagen habe ich Beschwerden beim Stuhlgang. Es tut dann weh, wenn ich so etwas pressen muss. Und der Stuhl ist relativ dünn. Also, er ist nicht dick, der Stuhlgang, sondern ein kleiner Stuhlgang nur. Okay, verstanden. Auch haben Sie beim Stuhlgang Schmerzen? Ja, etwas. Ja, okay. aber im Bauch. Haben Sie beim Stuhl Farbeveränderung oder noch etwas Ungewöhnliches bemerkt? Dunkelverfärbung zum Beispiel. Sie meinen sowas wie Blut oder so? Ja. Nee, vielleicht etwas mehr Schleim in letzter Zeit, aber nicht viel. Nee, aber kein Blut. Okay. Und Frau Müller, haben Sie noch andere Beschwerden? Nö, sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Okay. Ist Ihre Monatblutung regelmäßig oder? Die ist noch regelmäßig. Ich war vor 3 Wochen bei einer gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung. Da war alles in Ordnung. Okay, verstanden. Sie haben schon gesagt, Sie haben keinen Appetit. Okay. Jetzt frage ich etwas zu allgemeinen Fragen, beziehungsweise Ihren Vorgeschichte, Ja. Krankenvorgeschichte. Haben Sie irgendwelche chronischen Erkrankungen, von denen ich wissen sollte, wie zum Beispiel Zuckerkrankheit, Herzkrankheit oder etwas anderes? Nee, ich bin als Kind mal operiert worden am Blinddarm, und hatte mal einen Bruch am Unterarm beim Sport. Da war ich 20 Jahre alt. Der wurde operiert mit einer Platte. Und aber so habe ich keine weiteren Erkrankungen. Was war genau diese Operation beim Oberschenkel, beim Unterarm, Arm? am Unterarm, ja. Unterarm. Unterarm wurde eine Platte eingesetzt, weil der Bruch war etwas verschoben. Gibt es noch andere Operationen, oder? Blinddarmoperation als Kind. Ja, Sie haben schon Aber sonst gesagt, nicht, Blinddarm. sonst keine Operation. Blinddarm-Operation ist wegen der Appendizitis, Da oder? war ich, da, ja, da war ich, glaube ich, 10 Jahre alt. Okay. 10 Jahre alt. Plattenoperation ist im 20. Lebensjahr. 20, da war ich 20 Jahre alt, also jetzt vor 30 Jahren war das. Okay, verstanden. Gibt es noch andere Operationen oder Nein. Krankheiten? Nein. Ich Okay, nehme auch gut. keine Medikamente. Hatten Sie in letzter Zeit einen Unfall, oder? Nein. Nein, okay. Sind Sie in letzter Zeit im Ausland gewesen? Oder eine lange Reise gemacht? Nein, jetzt Nein. bei Corona war ich, bin ich nicht verreist gewesen. Im Ausland, da war ich nur in Deutschland. Frau Müller, haben Sie jetzt oder zurzeit Gelenkschmerzen oder Knochenschmerzen, Rückenschmerzen oder haben Sie Probleme beim Augen? Nee, Nein. nö. Okay. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente regelmäßig oder bei Bedarf ein? Ich nehme keine Medikamente. Keine Medikamente. Okay. Haben Sie Allergie gegen bestimmte Medikamente oder Lebensmittel? Nee, gegen Medikamente oder Lebensmittel nicht. Vielleicht manchmal etwas, vielleicht Hausstauballergie, aber nicht, ich bin mir da nicht sicher. Ich habe das noch nicht testen lassen. Es ist, wenn, dann ist es aber auch nicht sehr schlimm, nicht sehr ausgeprägt. Okay, ich schaue. Haben Sie Unverträglichkeit gegen irgendwelche Lebensmittel? Nö, ich Nein. kann eigentlich alles essen. Okay. Rauchen Sie, Frau Müller? Nein, ich habe noch nie geraucht. Trinken Sie Alkohol? Ja, aber unregelmäßig. Vielleicht mal bei einer Feier oder am Wochenende mal ein Glas Wein, aber das ist nicht immer, nicht regelmäßig. Okay. Gelegentlich kann man sagen. Nehmen Sie bitte nicht persönlich, das ist eine Routinefrage, die ich fragen muss. Konsumieren Sie Alkohol oder haben Sie dabei Erfahrung? Mit Alkohol oder mit Drogen? Entschuldigung, Drogen. Ich meinte Drogen. Drogen. Konsumieren Sie Drogen? Nein. Nein, okay, sehr gut. Frau Müller, gibt es irgendwelche chronische oder wichtige Krankheit in Ihrer Familie? Weil In der Vater Familie. etwa. Also ich habe zwei Kinder, die sind 21 und 18 Jahre alt, aber die sind gesund. Und meine Eltern, mein Vater ist 84 Jahre alt und hat Alterszucker. Bei Mutter haben wir Nee, der Vater Vater, hat Entschuldigung. Alterszucker und Bluthochdruck. Und die Mutter, die ist 82 Jahre alt, die hat Gelenkrheuma. Gelenk, Roma. Gelenkrheuma, meine Mutter. Okay, verstanden. Wie alt ist Ihr Vater? Was haben Sie gesagt? Mein Vater ist 84. 84. Und Ihr Kinder 21 und 8. 21 Jahre und 18 Jahre. 18 Jahre. Okay, Sie sind gesund. Okay, sind Sie verheiratet? Ja. Verheiratet. Mit wem leben Sie? Mit Ihrer Familie, oder? Ich lebe mit meinem Mann zusammen, ja. Aber die Kinder wohnen nicht mehr bei uns. Sie sind Okay. schon, wohnen woanders. Okay, was machen Sie beruflich, Frau Müller? Ich bin Krankenschwester. Krankenschwester. Gut. Haben Sie Stress bei der Arbeit? Ja, die Arbeit ist sehr anstrengend, aber die Arbeit ist auch sehr schön. Oh, sehr gut. Jetzt bei Corona ist es besonders anstrengend, aber es geht. Ich fühle mich da trotzdem wohl. Okay. Frau Müller, sind Sie voll geimpft gegen Kinderkrankheit oder gegen Corona? Habe sogar schon die zweite Boosterimpfung. Auch gegen Kinderkrankheiten sind Sie geimpft? Ja, die normalen Impfungen, auch habe ich alles gemacht: Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, als Kind Masern, Mumps, Röteln, Polio. Das habe ich alles. Die Impfungen, glaube ich, sind ganz komplett. Hepatitis. Okay, sehr gut. Frau Müller, ich habe auch einige Fragen. Strahlende Schmerzen irgendwohin auch in andere Körperregionen, zum Beispiel Oberschenkel oder Rücken. Nein, sie gehen so in den Unterbauch links. So. Und da war nichts. Okay. Haben Sie bei Ihnen Blässe oder Antrieblosigkeit bemerkt? Fühlen Sie sich manchmal müde? Oder erschöpft, schlapp. Ich fühle mich manchmal, wenn die Arbeit sehr anstrengend war, dann fühle ich mich müde und erschöpft, aber das ist nicht jeden Tag so. Sondern es gibt manche Tage, da fühle ich mich müde, dann kann ich aber auch gut schlafen. Keine Gewichtsabnahme in letzter Zeit, haben Sie schon gesagt. Nee. Okay, ich habe alles gefragt, was ich brauche. Möchten Sie noch etwas hinzufügen oder Ja, etwas sagen? was kann es denn sein? Ich bin mir da gar nicht so sicher mit den Bauchschmerzen. Was denken Sie, in welche Frau Richtung? Müller, jetzt ist es sehr schwer, eine Diagnose zu stellen. Zuerst muss ich Sie körperlich untersuchen und dann einige Laboruntersuchungen machen. Okay. Und nach den Untersuchungen werden wir wieder sprechen. Okay? Okay. Gut. Sehr gut. Das können wir so machen. Gut. Machen wir so, machen Sie wieder 5 Minuten. Ja, es wäre besser. Ich kann etwas fragen. Ja. Haben Sie Probleme, das Wasser zu halten, zum Beispiel beim Niesen? Oder müssen Sie zum Beispiel sofort auf die Toilette gehen, wenn Sie Handrang verspüren? Nee, ich kann das Wasser gut halten. Also ich habe auch da bisher keine Probleme mit der Blase oder so. Da war bisher nichts Auffälliges. Okay. Schlafen Sie gut, oder? Ja, ich kann ganz gut schlafen, ja. Haben Sie Schwierigkeiten beim Ein- oder Aussatzen? Nee, ich treibe Sport, ich jogge zweimal in der Woche 10 Kilometer. Das fällt mir nicht schwer. Leiden Sie unter residierenden Harnwegsinfektion, Harnwegsinfektion? Nee, ich habe eigentlich noch nie eine Blasenentzündung gehabt. Ihre Stuhlgang einen Tag, wie viel müssen Sie auf die Toilette gehen? Können Sie das nochmal wiederholen? Müssen Sie häufig Stuhlgang auf die Toilette? Nein, normalerweise einmal am Tag. Einmal, okay. Und andere Fragen, ich möchte andere Fragen. Diese Patienten, Krankenschwester, Krankenschwester, meine Kollegen sind, ich denke, wenn unser Patient eine Krankenschwester ist, wie sollen wir reagieren? Eine Empathie zeigen, müssen wir eine Empathie zeigen oder andere? Ich denke, das macht keinen Unterschied, ob ich eine Krankenschwester bin oder ob ich eine Verkäuferin bin oder eine Polizistin bin oder eine Sekretärin bin. Ich denke, man soll immer eine gewisse Empathie zeigen, ja, gegenüber jedem Patienten. Und da würde ich jetzt keinen Unterschied machen, ob es jetzt eine Krankenschwester ist oder ein Kollege eventuell ist. Da muss man, glaube ich, vorsichtig sein, dass man jetzt nicht da sich ganz besonders verhält, sondern erstmal versuchen, eine möglichst objektive Anamnese zu erheben. Okay, vielen Dank. Ja. Ja. Okay, machen wir 5 Minuten? Genau. Ja, ja. Ich brauche 2, 3 Minuten. 2 Minuten, okay, machen wir. Alles gut. Ja, alles gut. Kommen Sie wieder. Okay. Ich fange an. Ja. Guten Tag, Herr Oberarzt. Haben Sie kurze Zeit für mich? Ich habe eine neue Patientin. Okay, ja. Frau Susanne Müller ist 50-jährige Patientin, die sich bei uns wegen seit 3 Tagen bestehender Bauchschmerzen und Druckgefühl vorgestellt hat. Die Schmerzen sind periumbilikal angefangen, aber dann im linken Unterbauch gewandert. Die Patientin beschreibt die Schmerzen krampfartig und bewertet die Schmerzen auf einer Schmerzskala bei 6, 8 von 10. Sie hat schon früher Enliye Beschwerden, aber sind die Schmerzen seit 3 Tagen schlimmer geworden. Laut der Patientin ist die Stuhl relativ dünner und schleimig. Und vegetative Anamnese zeigte Fieber 38,8 Grad oral, Schüttelfrost und Inappetenz. Bei der Patientin ist keine Vorerkrankungen bekannt, aber sie hat in der Kindheit mit 10 Jahren eine Blinddarmoperation. Ursache ist nicht genau bekannt. Eine Appendektomie. Okay. Eine Appendektomie bekannt. Wegen der perforierte Appendizitis. Oder infolge eine perforierte Appendizitis bekannt. Und auch infolge Sporttraumas im 20. Lebensjahr eine Unterarm Fraktur, die mit Platin behandelt wurde. Okay. Okay. Die Patientin nimmt keine Medikamente ein und sie sind vollständig geimpft gegen Kinderkrankheiten und gegen Corona. Gegen Kinderkrankheiten, Kinderkrankheiten. Kinderkrankheiten und gegen Corona, auch okay. Mit Booster. Und bei der Patientin ist eine Dermatophagoides-Allergie ist bekannt, aber sie hat gesagt, dass sie nicht so schlimm ist. Okay. Und die Patientin ist nicht raucherin und trinkt ein Glas Wein gelegentlich, beziehungsweise an bestimmten Anlässen. Drogenkonsum würde verneint. In der Familienanamnese fanden sich Diabetes mellitus Typ 2 und arterielle Hypertonie beim Vater. Und bei der Mutter, ich kann nicht mein Schreiben lesen. Gelenk? Gelenkräumer, Gelenkräumer. Ha, okay. Bei der Mutter ist Gelenkräumer oder Fachbegriff? Polyarthrose, Polyarthritis. Polyarthritis. Polyarthritis möglich. Hat die Patientin Geschwister? Leider habe ich nicht gefragt. Okay. Die Patientin verheiratet und hat zwei Kinder, die gesund sind. Sie lebt mit ihrem Mann und sie ist Krankenschwester vom Beruf, hat Stress bei der Arbeit, aber sie beschreibt ihre Arbeit sehr schön, als sehr, sehr schön. Und Okay. ihr Monatsblutungen sind regelmäßig. Letzte Periode war vor 3 Wochen. Ja, okay. Gut. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Meine Verdachtsdiagnose, ich bin mir nicht sicher, aber meine Verdachtsdiagnose ist Divertikulitis. Divertikulitis? Ja. Ja, okay. Ja, kann man vermuten. ja. Linker Unterbauch, Schmerzen, differenzialdiagnostisch, was kommt in Betracht? Ja, als Differentialdiagnose kommen Ulceritis. Colitis ulcerosa und Kolonkarzinom Ja. und Kolonpolypen in Betracht. Ja, gynäkologisch. Es ist unwahrscheinlich, weil die Patientin vor 3 Wochen bei der Gynäkologin war und sie hat gesagt, dass alles in Ordnung ist. Ja, okay, aber es könnte theoretisch auch eine Ja, Adenitis sein. genau. Ja, also differentialdiagnostisch muss man da zumindest noch mal dran denken. Okay. Colitis, Sigmakarzinom, Kolonkarzinom. Am ehesten ist vielleicht in Anbetracht des Alters. Die Patientin klagt, dass sie vor einiger Zeit wohl schon einmal diese Bauchschmerzen hatte, glaube ich, haben Sie gesagt. Muss man wahrscheinlich an eine Sigma-Divertikulitis denken. Als Arbeitsdiagnose. Und was wollen Sie jetzt untersuchen? Was Ja, wollen genau. Ich würde natürlich zuerst körperliche Untersuchung durchführen. Mit Schwerpunkt Unterbauch. Ich würde Druck, Schmerz und Loslassschmerzen Ja. überprüfen und Vitalisierung übermessen. Temperatur, klinische Untersuchung, körperliche Untersuchung, Labor mit Entzündungsparametern. Ja. Was erwarten wir eventuell für Entzündungsparameter im Blut, wenn jetzt eine Kolitis da ist? Was denken Sie? Ich erwarte erhöhte Leukozyten und CRP Erhöhung und BSG Erhöhung. Ja. Und Okay. Ja, ich denke mir, das ist erstmal eine gute Arbeitshypothese und Arbeitsdiagnose. Patientin muss nüchtern bleiben. Infusion, parenterale Ernährung, damit der Darm entlastet wird und weil eventuell gegebenenfalls wir vielleicht operieren müssen, aber bei einer Sigma-Divertikulitis macht man das in der Regel ja nicht, sondern versucht erstmal konservativ zu behandeln. Wann würden Sie eine Koloskopie vorschlagen? Ja, aber vor der Koloskopie würde ich Abdomensonografie durchführen Okay. und nach der Sonografie ist eine Koloskopie, kann hilfreich sein. Kann hilfreich sein, wenn wir den Eindruck haben, es ist eine Sigma-Divertikulitis. Macht man ja oft erst eine Koloskopie dann im Intervall, etwas später. Wenn wir allerdings den Verdacht haben auf einen tumorösen Prozess, dann muss man natürlich eine Koloskopie zügig vorbereiten, anschließen. Genau. Ja, ich denke, ich bin damit zufrieden, wie Sie mir das vorgestellt haben. Danke. Denken Sie bitte jetzt noch mal dran. Sie haben das sehr gut, finde ich, gemacht, sehr gut systematisiert, dass Sie häufig mich anschauen, die Patientin anschauen und nicht zu oft auf ihr Papier schauen. Aber okay. Es ging, es war okay, aber nicht zu oft, nicht immer dann zu oft runterschauen, sondern versuchen Sie, möglichst viel Blickkontakt zu haben. Mhm. Und Sie haben das von der Sprache her, finde ich, sehr gut gemacht. Dran denken bei der Familienanamnese, dass Sie auch nach Geschwistern fragen. Deswegen habe ich extra nochmal gefragt, gibt es Geschwister? Weil Sie haben die Geschwister vergessen. Ja, ich habe vergessen. Die Eltern, was haben die Eltern für Erkrankungen? Und dann auch sicher noch im Rahmen der Familienanamnese fragen, haben Sie Geschwister? Das ist vielleicht noch, um das Ganze komplett zu machen. Okay. Aber ansonsten, glaube ich, können Sie gut in eine Prüfung gehen. Wann haben Sie denn Prüfung? Am 26. Februar. Ja. Nach 10 Tagen. Ja, aber ich habe da ein gutes Gefühl. Wenn vielen Sie, Dank. Wenn Sie schön ruhig bleiben und Ihre Sätze ruhig formulieren, dann glaube ich, es wird das eine gute Prüfung. Dankeschön. Kann ich eine Frage stellen, Herr ja. Heiko? Ja. Sie haben Arbeitsdiagnose gesagt. Was bedeutet Arbeitsdiagnose? Oder man kann sagen, was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ja? Mhm. Das finde ich ist immer ganz wichtig. Also was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Da würde ich als erstes sagen, ich habe den Verdacht auf eine Divertikulitis. Mhm. Differentialdiagnostisch, und das haben Sie ja dann gesagt, Colitis ulcerosa, Sigma-Karzinom, so etwas. Und wie gesagt, als Ergänzung eventuell noch Adnexitis. Das reicht dann. Drei Differentialdiagnosen, finde ich, reichen da völlig aus. Es ist kein Hinweis dafür, dass das eine urologische Erkrankung ist, von der klinischen Symptomatik her. Das ist eher unwahrscheinlich. Und deswegen würde ich sagen, das Wort Arbeitsdiagnose sage ich auch gerne, das ist so meine Basis, von wo ich jetzt ausgehe in der Diagnostik. Ohne dass man sich zu sehr eingrenzt und immer nur sagt, das ist eine Sigma-Divertikulitis und rechts und links vielleicht eine andere Diagnose übersieht. Ne? Aber als erstes würde ich vielleicht mal Richtung Sigma-Divertikulitis denken. Ja. Gut. Vielen Dank. Ja,